lebst unter Dornen und Skorpionen. Das ist dein Menschenleid, Hesekiel. Vier Gesichter haben und vier Flügel und sich nicht umwenden müssen beim Gehen. In eine andere Richtung, das ist Engelsschritt, Hesekiel. Du sollst sie warnen, Prophet, doch sie haben harte Köpfe, harte Stirnen und verstopfte Herzen und wollen meine Worte nicht hören, die du aussprichst in ihrer Sprache. Die Stirn werde ich dir härten und dein Herz festmachen gegen sie, damit sie dich nicht umbeugen wie Gras und damit mein Wort, das du aussprichst, wie eine Lanze in sie hineinfährt. Und das alles, damit nicht sie gerettet werden, sondern du, Hesekiel.